Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho. Vinja charana sampanno asugato lokavidu anuttaro purisadamma sarati satta deva manusanam buddho bhagava ti svakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattam veditambo vinyuhi ti supatipanno bhagavato savaka sango ujupatipanno bhagavato savaka sango nyayapatipanno bhagavato savaka sango Samichi patipanno bhagavato savaka sango yadidam chattari purisa yugani artha purisa pugala esa bhagavato savaka sango ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttaram punyakhetam lokasa Ti evang buddhang sarantanang dhammang sanghang cha bhikkhavo bhayam va chambitattam va lumahamso nahe satiyati. So, gibt es irgendwelche Fragen über was wir gestern erklärt haben? Klaus, wie immer. Bitte, bitte. Sie muss sagten man gestern, Leerheit sei die Natur des Geistes. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Leerheit und Geist? Gibt es einen Unterschied? Ja, welchen? Das heißt, im Buddhismus gibt es viele Traditionen. Jetzt erklären wir Yogacara. Für die Yogacara, die Besonderheit von der Yogacara-Schule ist, dass es gibt nur eine Realität, die Realität des Geistes. Das ist die einzige Realität, die es gibt. Das ist die Interpretation von der Yogacara-Schule. Diese Idee natürlich kommt schon in der Agamas, die Madhyamikas und die Yogacharas, die haben diese Ideen nicht, die Ideen sind nicht in Widerspruch zu den Agamas, es ist nur sozusagen tiefere Verständnis von den Agamas. Alles hängt davon ab, wie man interpretiert. Und für die Yogacharas, wir haben schon erklärt, die Objekte der Meditation sind was? Sehr wichtig zu verstehen. Vier Objekte in der Meditation. Erst, solange man nicht die Wahrheit Nirvana realisiert hat, man arbeitet in der Meditation nur mit was Abspiegelungen, wir haben gesagt, Widerspiegelungen. Das ist alles, was einer, der nicht Nirvana, die andere Seite der Realität, verstanden hat, das ist alles, was er sieht. Nach der Yogacara-Lehre, die Welt kommt von Vikalpa. Vikalpa ist sehr wunderschönes Wort. Vikalpa heißt unterscheidende mentale Konstruktion, kann man das übersetzen. Alles, was der normale Mensch sieht, sind seine eigenen Unterscheidungen, mentale Konstruktionen. Diese in der Yogacara-Schule wurden als acht genannt. Ich soll nicht zu viel tief gehen, sonst... Das ist sehr interessant. Hoffentlich gebe ich euch Impetus, dass Sie sich damit beschäftigen. Diese Yogacara-Philosophie ist besonders tief und besonders interessant. Alles, was es gibt, ist einfach Vikalpa. Die Meditationsobjekte von den normalen Meditator, der noch nicht realisiert hat, Bodhisattva-Realisation oder Shravaka-Realisation, sind auch nur mentale Konstruktionen. Das ist alles. Jetzt, wenn man die andere Seite der Realität verstanden hat, oder nicht verstanden, sondern unmittelbar erlebt hat, was versteht er? Welche Realität? Diese Realität heißt Nirvikalpa. Er hat Nirvikalpa Jnana. Nir ist deprivativ, Präfix von Vikalpa. Er weiß, wie die Realität ist, ohne mentale Konstruktionen, die auf Differenzierung basiert sind. Diese, wie kommt die Welt zustande in Yogacara-Auffassung? Eine Vikalpa bedingt andere Vikalpa. Das ist so, wie wir leben. Die sind miteinander verbunden, bedingt. Das ist die bedingte Entstehung. Von einer Vikalpa machen wir auf Grundlage von Erinnerung von den Vikalpas, die wir früher gemacht haben, machen wir Kette von weiteren Vikalpas und das ist unsere Welt. Solange wir nicht Nirvikalpa Jnana, die Wahrheit von verstanden haben, die nicht auf Differenzierung mentale Konstruktionen basiert ist. Ist das klar? Lankavatara Sutra zum Beispiel sagt, dass der Shravaka, der Schüler von Buddha, ein Arahat oder was, welche Stufe von Verwirklichung er haben mag, und der Bodhisattva, beide verstehen Nirvana, indem sie unmittelbar Objekt der Befreiung gesehen haben. Aber der Bodhisattva, und wir haben schon gesagt, auch der Weg von Shravaka in Shravaka Bhumi, deswegen ist es so interessant, ist erklärt von der Perspektive von Yogacara. Yogacara-Perspektive heißt, dass außer Geist kann man keine andere Erfahrung machen. Das heißt, was der Bodhisattva nicht nur versteht Nirvana, aber er versteht auch Objekt, was ist Objekt? Objekt ist Samsara, ist Geist, Nirvana ist auch Geist. Samsara ist nichts anderes als Geist, Nirvana ist auch nichts anderes als Geist. Beide Samsara und Nirvana sind Geist. Deswegen ist Leerheit auch Geist. Leerheit ist Geist, alles ist Geist. Dann wie kann doch eine Ausnahme da sein? Geist ist die einzige Realität. Deswegen der Shravaka, indem er nicht Objekt realisiert hat, so vollkommen realisiert hat, er wendet sich weg von Samsara zu Nirvana. Nirvana ist sein Zuflucht. Samsara ist, ist sein Leiden. Aber einer, der Objekt realisiert hat, er genießt Samadhi von Geist und er braucht nicht sich irgendwohin zu wenden, indem alles Geist ist, wohin wird er sich wenden. Dann er einfach deswegen diese, er praktiziert Samadhi so, bis diese, er wird ein mit Natur des Geistes. Das ist dann in Yogacara der Weg von Bodhisattva. Natur des Geistes lässt sich nicht fassen. Das ist dann die Mahapragya Paramita Sutras. Die Grundlage von Mahayana Philosophie sind die Pragya Paramita Sutras. Pragya Paramita Sutras kann man, obwohl es so umfangreiche Literatur ist, dass man dieses Zimmer nicht genug groß, damit man alle Bücher sammelt über Pragya Paramita, aber kann man mit einem Satz fassen. Pragya Paramita heißt, dass alles, alles, was da ist, sich nicht fassen lässt. Ist unfassbar, unerklärbar. Für die Yogacara-Interpretation unerklärbar ist Natur des Geistes. Geist ist so die wichtigste Meditation in Yogacara-Tradition, auch in Tantra dann. Tantra ist basiert auf Yogacara-Tradition, auch in Zen, ist immer Natur des Geistes. Geist ist was? Geist ist so wie so wie Raum. Alles kann sich in Geiste umfassen. Aber Geist selbst lässt sich nicht umfassen. Die Grenzen des Geistes sind die Grenzen, die wir selbst gemacht haben. Geist hat keine Grenzen. Das hat schon unsere alte Sokrates gesagt. Aber das muss man tief erleben. Dazu ist ja Meditation. Wenn Sie das verstehen, dann wird diese Erklärung von Shamatha und Vipassana auch dann klar, wie sie sich ergänzen. Das sind nichts anderes nur als verschiedene Funktionen des Geistes, die sich ergänzen. Also nach der Pragya Paramita Literatur, was die Grundlage für Yogacara auch ist, der Bodhisattva, wie praktiziert er? Der Bodhisattva praktiziert genau, später hat sich Praxis geändert, aber der praktiziert genau wie der Shravaka, sondern er praktiziert die vier Grundlagen der Achtsamkeit, Anapanasati und so weiter. Am Anfang von Mahayana, die Objekte der Meditation waren praktisch dieselben wie die Pragya Paramita Literatur. Meistens erwähnen dieselben Objekte, aber er praktiziert mit dem Wissen, dass Körper lässt sich nicht fassen, Gefühl lässt sich nicht fassen, Geist lässt sich nicht fassen, die Dharmas lassen sich nicht fassen, die sind unfassbar. Das ist dann die Praxis von einem, der dann den Bodhisattva weg. Deswegen, er etabliert sich nicht. Wenn er etabliert ist, wo ist er etabliert? Er ist etabliert eben in diese Differenzierung des Geistes, Geisteskonstruktionen, die basiert sind auf Differenzierung. wenn wir schon angefangen haben, sagen wir die 8-Differenzierung. Ja, Michael hat Interesse. Schon ganz Ohr. Was ist die Welt, solange man nicht Buddha wird, und was ist unsere Welt? Nach der Yogacara-Philosophie, erste drei Differenziationen oder mentale Konstruktionen sind die Grundlage von Prapancha. Was ist Prapancha? Ausdehnung von Wahrnehmung auf der Grunde von Begierden. Indem wir Begierde haben, sind wir nicht im Zustand von Nirvana. Aber Zustand von Nirvana, so die Pragyaparamita-Literatur, das ist sehr wichtig zu verstehen, Zustand von Nirvana ist natürlicher Zustand von allen Wesen. Weil es natürlicher Zustand war. Warum ist es natürlicher Zustand von allen Wesen? Sehr wichtig zu verstehen. Na, Klaus, was meinst du? Wegen der Buddha-Natur. Buddha-Natur kommt später. Aber wichtig ist, Nirvana ist etwas, was nicht geschafft ist. Das, was nicht geschafft ist, nicht konstruiert ist, das muss immer da sein. Deswegen, nach der Lehre von Pragyaparamitas, es gibt nicht nur zwei Nirvanas, wie üblich, sondern es gibt vier Nirvanas. Nirvana, Saasesa Nirvana, wenn ein Arahat wird, was geschieht? Er erreicht hat Saasesa Nirvana. Er schon hat verwirklicht Nirvana, aber er bleibt noch in den fünf Aggregaten von Existenz, die schon da sind. Er kann nicht davon weggehen. Aber wenn er stirbt, dann ist er frei von, indem er frei von Anhaftung ist, ist er frei von den Aggregaten. Was sein Zustand ist, worüber der Arahat meditiert, wird auch gesagt, das ist sehr wichtig für Pragyaparamita. Auch in Agamas wird gesagt, der Arahat meditiert, der Mara will ihn fassen und kann immer herum und findet er nicht, worauf er meditiert. Deswegen er ist sehr enttäuscht und verschwindet da. Er kann ihn nicht fassen, weil er nicht weiß, worauf er meditiert. Er meditiert nicht über Erde, er meditiert nicht über Wasser, er meditiert nicht über, Einatmen, Ausatmen. Einfach weiß nicht, dann er findet keinen Platz in seinem Geist. Dann er wütend verschwindet in Rauch. Also dieser natürliche Zustand von Nirvana ist dann in Mahayana, was zu erreichen ist. Aber dieser natürliche Zustand von Nirvana ist nicht zu erreichen. Wie kann etwas, was nicht geschaffen ist, erreicht werden? Es kann nicht erreicht werden. Deswegen der so Yogacara-Literatur, der Weg von Bodhisattva ist, durch diese Nirvikalpa Jnana, nicht differenziertes Wissen, nicht differenziertes Weisheit, erreicht Nirvana, das heißt Apratishtita Nirvana, Nirvana, das nirgendwo etabliert ist. Das heißt, Er ist nicht er ist nicht in Vergänglichkeit, er ist auch nicht in Nichtvergänglichkeit, er ist nicht in Sein, er ist nicht in Nichtsein, er ist nicht in nirgendwo. Das ist nach dem Ideal von dem Arahat, den der Mara fassen möchte, aber findet keinen Zugang. Nicht etabliert. Und diese differenzierte Weisheit, die so viel auch gelobt ist, das ist der Weg von, wenn man über Weisheit spricht, spricht man über differenzierte Weisheit meistens. Differenzierte Weisheit ist dann für den Bodhisattva Weisheit, das kommt nach der Erleuchtung oder nach der Erwachung. Dass durch diese Weisheit er kann dann helfen unzähligen Wesen, obwohl er bleibt in nicht differenzierte Weisheit, in nicht etablierte Nirvana, er dann hilft durch differenzierende Weisheit je nach den Fakultäten oder Möglichkeiten von den Wesen. Er hilft allen Wesen, sie, wenn sie nicht das Höchste verstehen können, dann mindestens zu besserem Zustand von Existenz. Das kann er nur durch differenzierte Weisheit machen. So, dann, wir haben erwähnt, die erste drei sind Grundlage für Prapancha. Und wegen Prapancha, Ausdehnung von der Wahrnehmung, dann eine mentale Konstruktion, differenzierende Konstruktion, folgt dann andere. Und worauf ist basiert diese Prapancha? Diese Prapancha ist basiert auf Idee, dass die Phänomene der Erfahrung haben eigene Natur oder eigene Eigenschaft, eigene Natur, die sich nicht ändert. Das kommt, dieses Missverständnis kommt wovon? Das ist auch sehr wichtig, damit man versteht die Lehre von Yogacara. Das kommt von der, das ist Kraft der Wörter. Die Realität von den Wörtern ist die Realität von Selbstnatur. Das ist natürlich Interpretation von Yogacara, nicht Madhyamika, nicht andere Schulen, nur Yogacara. Und diese Realität von den Worten ist die Realität von den mentalen Konstruktionen, die an Differenzierung basiert sind. Dann indem man akzeptiert durch die Werte wahre Existenz, also Selbstexistenz von den Dingen, die man erfährt, dann wird man differenzieren. Dann die Differenziationen, die auf Idee oder Grundlage von Existenz, reale Existenz von den Wörtern basiert sind, diese Differenzierung ist dann auch die Grundlage für die Wahrnehmung der Welt als etwas Existierendes. Dann kommt dritter Aspekt von Prapancha nach den Yogacharas, das heißt die allgemeine allgemeine Verfassung von den Sachen, so zum Beispiel, das ist Mikrofon, das ist Virya, das ist Michael, das ist ein Haus. Auf Grundlage von den Werten und von den Differenzierung von den Werten glauben wir an reale Existenz von diesen Sachen, die einfach Zusammensetzung sind. In der Tat, sie haben gar keine Selbstexistenz außer der Wörter. Diese drei dann sind Grundlage für die Ausdehnung von unseren Wahrnehmung auf Grundlage von Begierden. Damit sind verbunden dann die nächste zwei Differenzierungen, die für uns Welt schaffen. Yogacara sagt, das ist die Differenzierung, die Grundlage ist von Drishti, Ditti. Alle Dittis sind basiert an was? An die Idee, dass es gibt ein Selbst in den Wesen und in den Dingen und dass diese Wesen oder die Dinge ist etwas, was mir gehört. Davon kommen alle Ansichten dann. Und durch diese Prapancha und Ansichten kommen dann alle Befleckungen des Geistes. Wie kommen die Befleckungen des Geistes? Durch Anhaftung an das, was angenehm ist, die Abstoßung, Ablehnung von dem, was unangenehm ist. Und Verblendung gegenüber das, was nicht angenehm und nicht unangenehm ist. Dass diese acht Differenzierungen dann der Lehre von Yogacara, was nichts anderes sind als Vikalpas, als Differenzierungen, mentale Konstruktionen, das ist unsere Welt, das ist die Welt der Wesen. Wegen diese Vikalpas, diese mentale Differenzierungen schaffen wir dann Karma. Durch Karma wird wieder Geist geschafft und der Geist dann schafft neue Karma und so bewegen sich die Wesen in diesem anfanglosen Zyklus von Samsara, was auch die Welt heißt. Wie kann man das abbauen, die Yogacara-Lehre nach, indem man sieht, wir haben schon erwähnt im Rahmen von Objekten von Vipassana, indem man sieht, die Differenz zwischen Name und Differenz zwischen das Ding. Name ist die Grundlage für Realität, das auf mentale Konstruktionen basiert ist, die überhaupt keine Grundlage, keine Eigenschaften hat. Obwohl sie keine Eigenschaften hat, formiert sie bedingte Entstehung. Die bedingte Entstehung ist die wahre Realität. Nach der Yogacara-Lehre, diese bedingte Entstehung ist nichts anderes als Geist und mentale Faktoren. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Dann wird man auch allmählich verstehen können, warum diese Vipassana Samatha, also Erklärung. Dann erst muss man verstehen die Bedeutung und nur dann kann man verstehen, wie das Ding wirklich ist. Und die Bedeutung, dass wir wie dem Ding geben und das Ding Selbsterfahrung von dem Ding ist nicht dasselbe. Dann, was ist, warum befinden wir uns nicht in einem Zustand von Nirvana, obwohl Nirvana ein natürlicher Zustand von allen Wesen ist? Was denkt so Klaus? Ja, ich denke, dass Nirvana ein Zustand ist, den man schafft, dadurch, dass man die drei Wurzeln übt. Nach der Lehre von Yogacara, also nach Buddhismus im General auch, es gibt zwei Gründe dafür, dass wir uns in einem Zustand von Leiden befinden. Ein ist, dass wir anhaften an Nimitta, von den, warum anhaften wir an Nimitta? Indem wir anhaften an die Worte. Das ist die Yogacara-Philosophie. An die Konzepte. Und der zweite ist Grobheit des Geistes. Indem wir Grobheit des Geistes haben, Grobheit des Geistes in Yogacara-Schriften wird sehr, sehr ausführlich erklärt. 24 oder 20 Sorten, die für Grobheit des Geistes verantwortlich sind. Auch Karma, auch Vipaka, alle diese Sachen sind nichts anderes als Grobheit des Geistes, auch die Befleckungen, auch die Differenzierungen, viele, viele Faktoren. Vollkommene Verlassen von allen Grobheiten des Geistes ist dann nur so Yogacara-Philosophie ist nur die Eigenschaft von dem Buddha selbst. Deswegen in Mahayana der Buddha selbst ist nichts anderes als Dharmakaya. Aber das lassen wir beiseite, sonst wird es zu kompliziert. Eine Frage vielleicht für den nächsten Abend, weil vielleicht heute ist vielleicht dann auch wieder zu viel. Ich wollte nur erinnern, wir hatten am Anfang mal die neun Bleiben in Samadhi angefangen. Und wir waren bis zur vierten gekommen. Achtsamkeit kommt zur Reife. Und dann hatten wir gesagt, den Rest machen wir am nächsten Tag. Aber dann ist so. Wir haben schon alle erklärt. Da hast du geschlafen, oder? Ja, das ist echt komisch. Ich habe gedacht, dann hast du das durcheinander. Das war nur die Wiederholung. Ist schon alles. Ich habe nie gefragt. Aber es bedeutet doch in der Konsequenz, wenn alles nur Geist ist, alles vom Geist erschaffen, dass wir das ja alles nur träumen. Wir träumen, wir alle elf, träumen hier gerade, in dem Raum zu sein. Wir träumen das Haus, wir träumen den Lager See. Ich träume nicht. Indem diese Anhaftung an Bild von dem Objekt und Grobheit des Geistes da ist, ist es so. Warum haben wir denn jetzt gerade gleichzeitig die gleiche Anhaftung, das gleiche Bild? Weil wir verschiedene Karma haben. Obwohl dasselbe Lachersee die Götter sehen als Spektrum von Licht, die Fische sehen als Bleibe, wir sehen das als Rekreationsort, aber es ist dasselbe Lachese. Jeder sieht nach, was die Verschiedenheit von der Welt anbetrifft, ist Karma. Karma ist Geist geschaffen. Samsara ist auch Geist geschafft. Das ist keine neue in Dhammapada. Wir wollen nicht zu lange reden, sonst machen wir philosophische. Dhammapada gibt es sehr schöne Versen, die vielleicht diejenigen, die Dhammapada gelesen haben, kennen, besonders schön. Er sagt, Durangamam, Ekacharam, Asariram, Guhasayam, Ye, Chitam, Sama, Same Santi, Te, Mokanti Mara Bandana. Was heißt das? Diese, wenn diejenigen, die kennen, den Geist erkennen, als das, was Ekacharam, das Erkennen, Samesati heißt wortlich, können das berühren oder können das zusammenfassen als das, was Ekacharam, das, was Eka heißt ein, einzig. Charam heißt das Einziggehende. Geist ist das Einziggehende. Wie man das interpretiert, lassen wir das zur Seite. Aber wenn man versteht Geist als das Einzig Gehende, Ekacharam, Durangamam, das, was sehr weit gehen kann, wie weit niemand weiß. Wenn du nimmst ein Teleskop, kannst du sehen, andere Planeten, so weit unser Geist gehen kann. Wenn du übernatürliche Kräfte hast, dann kannst du sehen, was dein Onkel in Amerika macht gerade. Der Geist kann gehen sehr, sehr weit. Keine Grenzen für den Geist. Deswegen, so glaubt man in Mahayana, der Bodhisattva, der kann sehen die Buddhas in den anderen Welten und bekommen reden mit denen, bekommen Instruktionen und so weiter. Wichtig ist, dass der Geist sich dehnt. Der Geist hat unbegrenzte Möglichkeiten. Die Begrenzung von Geist ist die Begrenzung von unserem Unwissen. Das ist eine sehr wichtige Idee, die immer in Yogacara kommt. Dehne aus deine Horizonte. Die Welt ist endlos, die Wesen sind endlos, alle Dimensionen sind, die Wesen zu retten sind endlos, die Welten sind endlos, Dharma, Dhatu, das Element von Dharma ist endlos. Aber was machen wir, dumme Wesen? Wir immer denken, dass das ist nur das, das ist, das existiert, das andere existiert nicht. In Bodhgaya, früher als ich Student in Indien war, in Bodhgaya, war ein Arahat, Tampulo Sayadaw aus Burma. Der kam zu Besuch und wohnte im burmesischen Tempel. Er ist schon lange in Nirvana eingetreten. Und da gab es im burmesischen Tempel eine Diskussion mit dem Arahat. Und ein amerikanischer Tourist, der da zufällig war, hat ihn gefragt, ob die Ghetto existieren. Dass in allen Religionen spricht man über die Ghetto, ob sie die Ghetto existieren. Dann der Arahat, natürlich, er konnte nicht Englisch, er hat nicht verstanden, was er meint. Es hat lange gedauert, bis durch Übersetzung hat er verstanden. Und dann war er sehr überrascht und fragte, ha? Siehst du nicht die Ghetto da? Ist voll von den Ghettos hier. Also die Dimensionen des Geistes sind Dimensionen von unserer Dummheit. Das ist Hauptargument von Yogacara. Deswegen diese Yogacara-Lehre ist so tief, auch wenn man nicht glaubt an Alaya Vijnana. Alaya Vijnana ist sehr nützlich für Erweiterung von unseren Horizonten. Vielleicht können wir dazu auch was hören. Bitte? Vielleicht können wir dazu auch was hören. Über Alaya Vijnana? Ja. Na ja, dann gehen wir in Philosophie und nicht in Anapanasati-Meditation. Sonst ist es nicht nützlich für uns, wie ich höre, ne? Alaya Vijnana ist natürlich sehr wichtig. Für die Madhyamikas ist es nur ein Konzept, aber sehr nützliches Konzept. Für Yogacharas, es gibt verschiedene Sorten von Yogacharas auch, das ist ein bisschen kompliziert. Alaya Vijnana erklärt was? Erklärt dasselbe Prinzip, was Bhavanga erklärt in Theravada. Ohne Alaya Vijnana, wie kann man erklären, dass die dass wenn der Geist sich unterbricht, kann er wieder in jedem Moment kann er wieder entstehen und dass wir uns erinnern können an was wir gemacht haben früher und dass wir uns erinnern können an frühere Existenzen alles. Wie kann man das alles erklären? Und was, wenn wir sterben, was geht von diesem Körper in anderen Körper oder in andere Welten? Wie kann man das erklären? In Theravada ist es Bhavanga. Bhavanga heißt wortlich, Anga ist hier Hetu wird als Hetu erklärt, die Ursache für Existenz. Bhavanga gibt es drei Sorten von Bhavanga. Bhavanga, Chuti und Pratisamdhi. Chuti ist letzte Bhavanga, wenn wir sterben, und Pratisamdhi ist erste Bhavanga, wenn wir wiedergeboren werden. Deswegen unsere Leben fängt an mit Bhavanga und endet mit Bhavanga. Jetzt für die Yogacharas, Bhavanga ist nur andere Name für Alaya Vijnana. Und diese Geist, das von wiedergeboren wird und dass die Grundlage für sozusagen für alle anderen Geistesprozesse ist. Dieser Geist dann nach der Yogacara-Lehre hat die ist die Appropriierung, wie sagt man? Zu Aneignung der Welt. Aneignung des Körpers und auch Aneignung der Welt. Beide sind da. Bhajana Loka. In Buddhismus gibt es drei Sorten von Welt. Bhajana Loka, das ist Sattva-Loka oder Satta-Loka und Samskara-Loka. Bhajana-Loka ist, Bhajana heißt Gefass. Was die Wesen können nicht leben ohne ein Gefass. Wenn sie kein Gefass haben, wie werden sie leben? Alle Wesen leben von Nahrung. Diese Nahrung kommt aus diesem Gefäß. Die Welt als Gefäß ist die Voraussetzung für die Existenz der Wesen. Aber die Wesen sind die Bedeutung von der Welt. Ohne Wesen, die Welt, so buddhistische Lehre, so alle Religionen auch, ohne Wesen, die Welt hat keine Bedeutung. Was der Welt Bedeutung gibt, sind die Wesen. Also die Wesen brauchen ein Gefäß und dieses Gefäß ist dann alle Weltsysteme, die existieren. Diese Weltsysteme, die existieren, oder alle Welten, die existieren, das sind Bhajana Loka. Das sind die Gefäß für Gefäße. Gefäße für die Wesen. Dann gibt es Samskara Loka, diese Welt, das Welten, das geschaffen sind durch die Formationen, das sind die Welten, die man nicht getrennt sind von Bhajana Loka und Sattva Loka, aber in dem alles, was erlebt ist, ist in der Welt ist vergänglich. Die verbinden diese Welten. Die Bhajana Loka und Sattva Loka sind miteinander verbunden. Im Sinne von Samskara Loka. Jetzt Alaya Vijnana ist das, was aneignet unsere Körper und die Welt. Und in Yogacara gibt es viele verschiedene Interpretationen, viele verschiedene Schulen, das wird sehr kompliziert. Normalerweise für die Schule von Asanga, wir jetzt reden über Asanga, das ist die Schule basiert an den Sutras. Es gibt Yogacharas, die basiert sind an Logik und an Sautrantika-Philosophie und so weiter. Die Sutra-basierte Yogacara behauptet, dass diese Alaya Vijnana ist nichts anderes als die Upadi. Wie kann man Upadi übersetzen? Stütze und Stana, Upadi und Stana. Stana ist Platz. Indem wir Stütz haben, wir befinden uns irgendwo. Wenn wir kein Stütz haben, wir befinden uns nirgendwo. Stütz und sich befinden. Beide kommen zusammen. Daseinstütze. Daseinstütze, okay. Aber die sind zwei getrennte Sachen. Platz und Stütz. Die sind nicht ein Wort, sondern zwei Worte. Indem wir Upadi haben, also nach der Schule von Asanga, diese Alaya Vijnana, ist die Grundlage der Welt, aber es ist samsarische Geist. Es hört auf in Zustand von Arahat oder in Zustand von Buddha, in dem die Grobheiten des Geistes verschwinden und man hängt nicht an, an Zeichen von Objekten. Dann Alaya verschwindet. Dann hat man kein Platz und keine Stütze. Hm? Ist das klar? Also Alaya ist die Grundlage für Samsara. Wenn es transformiert ist in Weisheit, dann wird es wird es zu Nirvana. Über was Nirvana ist, kann man nicht natürlich reden. Aber Nirvana ist auch Transformation des Geistes. So in der Auffassung von Yogacara. Wie wird Nirvana definiert? Keine Begierde, kein Hass, keine Verblendung. Was ist das? Zustand des Geistes? So Yogacara-Verständnis. Nicht nur Yogacara, das kommt auch. Es gibt ein Geist, hat die geschaffene Seite und nicht geschaffene Seite. Diese nicht geschaffene Seite, natürlich kann man nicht als Geist Sinne von Geist fassen, sonst wird es dann ich von den Nicht-Buddhisten. Aber das ist es nicht. Deswegen ist es ohne Stutz und ohne Platz. Und Alaya ist eben die Stütz und Platz. Unsere Stütz und Platz, was wir erleben dann, ist Alaya. Alaya heißt Bleibe. Diese Bleibe ist dann auch unsere bedingte Entstehung. Und es ist immer im Zustand von Vergänglichkeit, Entstehung und Vergehen. So wie Bhava? Bhava. Ja. Bhava ist Existenz. Bhava in Buddhismus, in Yogacara, es ist die wahre Zustand der Dinge, ist nicht Bhava und auch nicht Abhava. Existenz ist ein Extrem, Nicht-Existenz ist zweiter Extrem. Das, was wirklich existiert, bedingte Entstehung, ist nicht zu fassen, Existenz und Nicht-Existenz. Bhava-Anga heißt die Ursache für Existenz. Die Ursache für Existenz ist Geist natürlich. Und dieser Geist, das ist dann samsarische Geist. Wie wird erzeugt? Durch Nichtwissen und durch Samskara und samsarischer Geist. Samsarischer Geist dann unterscheidet Nama Rupa und so weiter, dann kommen Salayatana und so kommt unsere Welt als Vipaka, als Resultant von diesem samsarischen Geist in früheren Leben. Dann diese Vijnana wird auch erklärt als Patisamdhi oder Pratisamdhi Vijnana. Erste Bhavanga, dass die Anfang von unserer neuen Existenz. Diese Vijnana ist, Alaya Vijnana auch, ist Vipaka, Resultant. Jetzt, Unterschied ist, in die Bhavanga hat Objekt. Und Bhavanga kann je nachdem, welche die letzte Tat von unserer früheren Existenz, unsere Bhavanga, ist Vipaka Resultant von heilsamen oder unheilsamen, indem wir geboren sind als Menschen. Unsere letzte Gedanke war heilsame. Wenn es unheilsame wäre, würden wir geboren als Tiere oder in der Hölle und so weiter. Jetzt, was ist Objekt von Bhavanga? Objekt von Bhavanga wird erklärt. Drei Objekte in Abhidhammata Sangha. Erinnerst du dich welche? Nimitta, Kama Nimitta, Kama Nimitta, Gati Nimitta. Es ist Zeichen von Gati, so man sieht zum Beispiel der Wagen von den Göttern, oder Kama Nimitta, wenn man in einem schlechten Zustand von Existenz geboren wird, man sieht zum Beispiel Messer, mit dem man jemanden getötet hat oder so. Oder man erinnert sich einfach an diese Kamma, was man gemacht hat. Und das wirft ihn dann in neue Existenz. Dann diese Objekt von Bhavanga sind dann diese drei Objekte. Objekt von Alaya Vijnana wird erklärt, ist nicht klar. Indem es ganze allumfassend. Dann wird nicht klar. Aber damit man wiedergeboren ist, braucht man ein Karma, die ihn wieder in neue Existenz hinausbringt. Trotzdem wird gesagt, das Objekt ist nicht klar. Warum? Weil wir wurden geboren Millionen, Millionen, Millionen Existenzen und die Objekte sind alle unsere gespeichert in unserem Speicherkammer. Alaya ist Bleibe, Alaya ist auch Speicher. Das ist das, was speichert, aber auch das, was es hat Eine Seite, es produziert die Tendenzen, auf andere Seite, es speichert die Tendenzen. Ist das dann wie Samen oder was? Samen sind gespeichert, was sind die Karmas, sind so wie Samen. Die sind dann gespeichert in Alaya Vijnana. Aber Alaya Vijnana ist nicht Samen, Samen sind nicht Alaya Vijnana. Nicht zu verwechseln, aber Alaya Vijnana hat die Möglichkeit, die Samen von allen, indem wir Karma üben, wir sammeln Samen von neue Karma. Und diese Samen sind gespeichert in Alaya Vijnana. Also Alaya Vijnana ist das, was speichert. Und auch ist das, was wieder bringt zustande, also zwei zusammen. Es ist Subjekt und es ist auch Objekt. Den Pfad üben lehrt den Speicher. Kann man sagen? Bitte? Den Pfad zu üben oder zu gehen lehrt diesen Speicher. Und Alaya Vijnana wird durstig kommen. Alaya Vijnana ist dann die in der Yogacara-Lehre gibt es vier Sorten von Bewusstsein. Fünf Sorten von sensuellem Bewusstsein, man kann rechnen als fünf oder als ein. Dann gibt es Geistesbewusstsein. Dann gibt es Manas. Manas ist siebte Bewusstsein. Jetzt gibt es auch verschiedene Schulen von Yogacara. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber in Schule von Asanga, Manas ist das, was identifiziert. Alaya Vijnana selbst ist nicht. Es hat die Möglichkeit, alles zu speichern, indem es nicht nicht, ja, das ist Sarvastivada Philosophie, die nicht bedeckt durch Unreinheiten. Vipak, es gibt zwei Sorten von Vipak, bedeckt von Unreinheiten und nicht bedeckt von Unreinheit. Alaya Vijnana ist nicht bedeckt von Unreinheit, immer neutral. Die Mana ist das, was nimmt Alaya Vijnana als Objekt und identifiziert das mit Ich. Dadurch dann Mano Vijnana, und das ist da auch dann Grundlage von diesem samsarischen Bewusstsein, die differenzierende Bewusstsein. Also Alaya Vijnana ist auch das, was existiert, auch im Zustand von Nirodha Samapatti, wenn Bewusstsein verschwindet, dann was bleibt? Alaya Vijnana bleibt. Weil nach der Yogacara-Philosophie Bewusstsein kann nicht von Rupa erzeugt werden. Wenn Bewusstsein weggeht, dann wie kann wieder von Rupa Bewusstsein erzeugt werden? Das ist ein von den, es gibt acht Begründungen von Alaya Vijnana, das ist ein von den Begründungen. Das findet man im Yogacara Bhumisastra. Und Manas, Manas muss natürlich existieren, indem wenn Manas nicht existierte, dann der Zustand von Asanji Samapati von den Nicht-Buddhisten und Nirodha Samapati wurde dasselbe, aber das ist nicht dasselbe. Das heißt, diese Manas ist das, was verantwortlich ist für die. Es ist immer verbunden mit Liebe für sich, anhaften an sich, an was man anhaftet am meisten, an sich. Und an, das ist auch die Grundlage für die Mana, wie sagt man, Stolz, Selbststolz. Dunkel. Dunkel, Selbststolz. Und für Selbstidentität. Diese Sachen sind nicht in Alaya, die sind in Manas. Und auf Grundlage von diesen Manas dann Geistesbewusstsein dann differenziert die Objekte. Das, wir haben schon gesagt, dass die Differenzierung mentale Konstruktionen sind dadurch diese Tendenz von Anhaften an Zeichen von den Objekten. Diese Differenzierung dann ist an Manas gebunden, indem Manas identifiziert Alaya Vijnana als Selbst. Aber Alaya Vijnana ist nicht Selbst, es ist vergänglich. Und jetzt gibt es viele verschiedene Schulen von Yogacara. Einige glauben, dass die Geistesbewusstsein hat Alaya und Manas als Objekt und so weiter. Andere glauben, dass es... Was glauben Sie? Am besten... Ich lerne und nicht glaube. Ich wollte auch mal fragen, wenn da so viele sind, die einen glauben das, die anderen das. Bei vielen buddhistischen Texten habe ich immer das Gefühl, die Leute schreiben aus Erfahrung. Sie haben es so selber erkannt, aber da ist jetzt mehr Philosophie oder wie? In Mahayana, die Vipassana ist sehr eng verbunden mit konzeptuellem Gedanken. Konzeptuelle Gedanken kommen in den Vordergrund, indem alles, das ist auch Yogacara-Philosophie, unsere Welt ist, kommt durch die Namen. Durch die Namen kommt auch die bedingte Entstehung. Aber die bedingte Entstehung selbst ist namelos. Wenn man die Namen trennt von bedingten Entstehung, dann kommt man zu der höchste Realität, Essenzlosigkeit von Leerheit, Soheit. Das ist die Lehre von Yogacara. Dann statt zwei Wahrheiten, konventionelle Wahrheit und höchste Wahrheit, in Yogacara wir haben drei Wahrheiten. Die Wahrheit von den Wörtern, die keine Eigenschaften haben, Wahrheit von Paratantra, Wahrheit von bedingten Entstehung, das ist so wie die wissenschaftliche Wahrheit, alles ist Kausalität, aber diese Kausalität selbst, obwohl es durch Konzepte, durch Geist zustande kommt, es selbst hat keine Konzepte. Und, wenn man das versteht, dann wenn man trennt die konzeptuelle Realität von bedingten Entstehung, dann kommt man zu Verständnis von der höchsten Realität, Soheit oder Leerheit. Das ist die Methode von Yogacara. Deswegen, wir haben schon gesagt, in Vipassana auch muss man klar unterscheiden die Bedeutung und wie das Ding selbst, oder das Ding selbst ist zu kant-europäisch, wie Erfahrung in der Tat vermittelt wird. Nicht in Worten, sondern reine Erfahrung. Diese reine Erfahrung ist die Natur der bedingten Entstehung. Und es ist nichts anderes als Geist selbst. In dem Sinne, dass eine mentale Konstruktion schafft neue mentale Konstruktion, und das ist unsere Samsara. So ist die Yogacara-Interpretation. Die Verwirklichung der Wahrheit, so die Yogacara, heißt auch Verwirklichung von Nicht-Realität der äußeren Objekte. Deswegen heißen sie Yogacara, Yogacara, diejenigen, die Yoga üben. Das muss man durch Yoga erfahren. Die äußere Objekte ist nichts anderes als die Manifestation des Geistes. Das heißt Vigyapti. Yogacara auch heißt Vigyapti Matrata, bloße Manifestation. Warum wir nehmen die äußere Welt als real nach der Yogacara, indem wir haben Upadi, Stütz, und hängen an Bild von den Objekten. Diese Bilder sind geistige Bilder. Das, was wir in der Tat sehen, ist nichts anderes als Abbildung des Geistes. Weiße Wand lässt sich nicht trennen von Kenntnis von der weißen Wand. Das ist Argument von Yogacara. Also, heute zu viel Philosophie. Morgen machen wir mehr dann zurück zu Anapanasati. Aber die Erklärungen, die wir gegeben haben, werden nicht klar, wenn wir das nicht erklärt haben. Dann, das heißt, in der Yogacara von Asanga gibt es 8, alles, was wir erleben in der Welt, sind dann 8 Sorten von Bewusstsein. Alaya heißt auch Chitta. In Yogacara-Nomenklatur, Chitta heißt Alaya. Warum? Weil Chitta kommt auch von dem Sanskrit-Wort Chinoti, akkumulieren. Chinoti iti Chittam. Das, was akkumuliert unsere Taten, das heißt Chitta. Nun, diese Chitta ist alles, was wir erleben. Dann ist Manas. Manas hat die Bedeutung, Maniate iti Manas, das, womit wir denken, das ist Manas. Denken wir an das, an was? An die Vasanas, die Tendenzen, die wir in Alaya gespeichert haben. Und die werden dann durch sechste Manovijnana unterschieden. Und danach die fünf Sinnen, Sinnen, Bewusstseinen, Sehbewusstsein und so weiter. Die funktionieren auf der Grundlage von Geistbewusstsein, nicht wahr? Das ist dann unsere Welt. Das ist unsere Samsara. Wenn wir Nirvana erreichen, dann diese Samsara, diese vier Sorten von Geist, werden transformiert in vier Sorten von Weisheit. Alaya Vijnana wird Weisheit von universalen Spiegel. Manas wird Weisheit von universaler Gleichheit der Dinge. Die fünf Vijnanas werden Weisheit von werden, wie man will. Man sieht die Sachen selbst geschaffen. So dann vier Weisheiten ist dann Zustand von, wenn wir zu Klarheit kommen, dann die Grobheit des Geistes verschwindet, die Anhaftung an alle Bilder der Objekte verschwindet und diese vier Sorten von Bewusstsein werden transformiert in vier Weisheiten. Das ist, wie Yogacara sieht es. Dann damit man versteht die Interpretation der Meditation, auch obwohl wir sprechen von dem Weg von Arahat, es ist interpretiert von dieser Perspektive. Der Arahat, ob er davon bewusst ist oder nicht, er transformiert sein Bewusstsein in Weisheit, indem er transzendiert diese Anhaftung an Bilder von Bewusstsein. Das ist die Interpretation von Yogacara. Und jetzt machen wir eine kleine Pause.